herzlich willkommen zu Nachos und Popcorn. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit der Episode 13. 13 Unglückszahl, passt. Wir reden heute über Game of Thrones. Wer ist noch da? Der Jürgen ist da. Und ich, die Jasmina. Ach nein, also ich kann die beiden sehen. Ich weiß mehr als ihr. Ja, wir reden heute über Game of Thrones. Wir maßen uns nicht an, über die gesamte Serie in Gänze und in allem zu reden, weil dafür haben wir alle keine Zeit. Aber wir nehmen einfach mal die schockierende 6. Episode der Staffel 7 zum Anlass, mal kurz Revue passieren zu lassen, was die uns beschert haben jetzt in der angebrochenen Staffel, die... These hau ich direkt mal raus. Wahrscheinlich mit die beste ist, die jemals in der Form produziert wurde an Serie. Diese beginnende Staffel. Großartig. Jasmina, fang doch mal an. Wie rockt dich das gerade? Ich muss mal sagen, diese Staffel hat natürlich einige Schwächen, aber ich finde auch sehr, sehr viel Stärken. Und es geht halt endlich mal so richtig los. Ich meine, die vorigen Staffeln, das war ja echt ein langes Erklären auf diesen Zeitpunkt sozusagen hin, dass man die ganzen Riesenhäuser und die ganz vielen Persönlichkeiten und wie die miteinander verworren sind, einfach mal kennenlernt. Und jetzt ist kurz vor Krieg, endlich. Genau. Ja. Kurz vor Krieg. Jürgen. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Jasmina das gesagt hat, weil ich bin ja sozusagen in der glücklichen Position, dass ich vor etwa 4 Wochen noch unwissender war, also Game of Thrones quasi nur vom Namen her kannte. Und was jetzt, unfassbare Geschichte, meine Damen und Herren. Und es tatsächlich geschafft habe, diese ja 6 und ja eigentlich jetzt bis zur aktuellen Folge 6,5 Staffeln sozusagen in der Zeit zu gucken. Und wenn man die in der Kürze der Zeit guckt, dann kommt einem das gar nicht so langweilig vor, muss man sagen. Also es ist schon so, dass es relativ ruhig ist und es jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag geht. Aber da ist natürlich ganz schön viel auch passiert, aber das würde tatsächlich den Rahmen der Sendung heute sprengen, darauf alles einzugehen. Also es ist eine der... weiß ich gar nicht, überwältigendsten Serien vom ganzen Aufbau her, vom Storytelling, von der Ausstattung, von den Effekten, die zumindest ich bisher gesehen habe. Ja, völlig richtig. Was ist denn bis jetzt eure Lieblingsfolge, ganze Serie gewesen? Lieblingsfolge? Oh, ja, ich weiß, wie nach einem Lieblingskind fragen. Oh, das ist echt, also ich fand... so jetzt in wirklich als Lieblingsfolge, weil ich sie toll fand, obwohl sie sehr, sehr schrecklich war, war die Battle of the Bastards, fand ich ja, richtig. Ja, definitiv. Weil die mich ähnlich war wie die aktuelle Folge, ich hatte so ein beklemmendes Gefühl, sehr, sehr lange, ja. Ja, ich würde mich fast anschließen, also es ist echt schwer zu sagen, aber die ist halt wirklich überwältigend gewesen in vielerlei Hinsicht von den Schlachtszenen her. Von dem, was auch passiert in der Geschichte, die ist schon sehr verdächtig für Platz 1 auf jeden Fall. Ja, Jürgen kennt die Geschichte schon. Ich habe die mit Dennis zusammen geguckt, die Folge, und hatte die aber vorher schon gesehen. Ich habe die zum zweiten Mal gesehen. Und da ist ja am Anfang noch das ganze Vorspiel mit Daenerys und den Sklavenhaltern, ne? Wo mal kurz die Drachen die Flotte platt machen. Genau. Und Dennis feierte das schon völlig und trank sein Bier aus und sagte, super Folge. Und dann kam der stille Hinweis, jetzt fängt es eigentlich erst richtig an. Das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch die realistischste Schlachtszene, die ich je gesehen habe, was ohne Schusswaffen angeht. Ich glaube... ein solches Debakel bis hin zu dem Jon Snow erstickt fast in diesem Leichenberg. Diese Leichenberge, werden die sonst irgendwann mal gezeigt bei so Schlachten, die völlig normal sind, dass da irgendwo auch die ganzen Leichen der Gefallenen bleiben muss? Ist mir in der Form noch nicht aufgefallen, muss ich sagen. Es gibt wenig Filme. Mir fällt halt zum Beispiel Braveheart ein. In dem Film gibt es auch Szenen, die das wirklich, diese Grausamkeit halt zeigen. Der Patriot, glaube ich, das ist dann aber schon wieder mit Schusswaffen. Also es gibt schon so 2-3 Filme, die da eine Referenz sein könnten. Aber und alles scheinbar mit Mel Gibson. In der Serie habe ich das so eigentlich so aufwendig auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Ja, also das war einfach unfassbar, bis hin zu diesem großartigen Ende mit den Hunden. Ja. Ja. Ja. Und ich glaube, das war auch die Szene, in der Sansa wirklich erwachsen geworden ist. Es ist eine der wenigen Szenen, wo ich Sansa feiere. Ja. Weil ich sie oft sehr anstrengend und nervig finde. Oh. Ja, naja, also ich verstehe schon, was du meinst. Also es gibt ja Gründe dafür, dass das so ist. Aber ich verstehe schon, was du meinst, weil sie so verzagt ist und oder war, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und mit diesem Erlebnis schafft sie es tatsächlich sozusagen aus dieser Verzagtheit herauszukommen. Und seitdem ist sie ja auch tatsächlich ein anderer Mensch, könnte man fast sagen. Ja, also ich meine, ihr Charakter ist ja einer der sich am meisten entwickelt hat in der ganzen Serie, finde ich. Ja. Gut, wenn man ein Mädchen, bitte? Ja, vom kleinen Mädchen, das irgendwie Prinzessin sein möchte, zur Frau, die gerne Königin werden möchte und ein Heer führen möchte und Winterfell für sich gerne hätte. Ja. Ja, das ist halt immer die Relation, die man nicht vergessen darf. Die war 12, als sie nach Königsleben wurde. Ne? Ja. Und als dann Ramsay in ihr Leben trat, mehr treten als leben, muss die ja so 15 gewesen sein. Ja, ja gut, Joffrey war ja auch nicht so die Knaller. Ja. Gut, Joffrey war nicht so der Held. Man könnte sagen, sie hat kein Händchen für Männer, sagen wir mal so. Doch, Tyrion war super. Ja, gut. Erste Sahne. Ja. Aber Sansa, ja, die hier Benioff und wie heißt der andere Autor der Serie? Du bist der Nerd hier. Alle aufnehmen, die Jasmina ist ein Nerd, die hört hier Serienjunkies Podcast. Ja, was Namen von Autoren, das. Also der andere Autor außer Benioff sagte jedenfalls, dass sie Sansa in der zweiten Staffel am liebsten getötet hätten. Sie haben sie wirklich gehasst, aber konnten nicht, weil sie ja diese Buchvorlage haben. Ja, ja. Und dann haben die, glaube ich, mit Ringen und Würgen versucht, in den folgenden Staffeln diese Frau irgendwie interessant zu machen. Und für meine Begriffe ist es ihnen gelungen. Also auch wenn ich zum aktuellen Stand, 7. Staffel, Folge 6, sage, Winterfell kann auf Wiedersehen. Also die sind nervig, die sind nervig. Einer meiner Chefs würde sagen, das sind Frauensachen, die da machen. Oh. Und bei der letzten Folge jetzt, dieser Plot zwischen den beiden hat mich immer wieder so rausgerissen. Also das hätte ich nicht gebraucht. Weil es mich auch wahnsinnig macht. Ich so, warum vertragen die sich nicht? Ja? Die sollen mal scheiß dankbar sein. Die sind da, diese ganze Familie, die Hälfte ist tot, der Rest ist viel zu klein durchs Land geschickt worden. Die eine ist zur Assassinen geworden, auf gruseligste Art und Weise. Die andere wurde mehrfach vergewaltigt, dreimal zwangsverheiratet worden oder zweimal. Dann der Bastard auch noch irgendwie wieder zurückgekommen. Die haben sogar ihre verdammte Burg zurückgekriegt. Ah ja, und dann ist ja noch der Idiot, der sagt, er ist jetzt der treuäugige Rabe und hat nicht Gefühle mehr, irgendwo in Ecken sitzt. Ja. Die haben irgendwie es geschafft, wieder zusammenzukommen. Und was machen die? Nee, komm, wir streiten uns erstmal, weil wir sind ja Schwestern. Hass, der pure Hass. Und das macht mich wahnsinnig, weil nämlich, wenn die normal miteinander reden würden, dann würde sich alles klären, ja. Ja, wobei ich glaube, der anstrengende Part tatsächlich in dem Fall, wenn wir schon mal anstrengend sind, ist ja Arya, ne? Die, ja. Wo du denkst, so, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht so jetzt so auf einmal, ne? Ja. Weil sie ja auf einmal da diese Vorwürfe ausgräbt und ja, ich weiß nicht, spoilern tun wir ja quasi sowieso schon. Insofern können wir einfach, ja. Sie bekommt das ja, also ist zumindest meine, der ich will immer Mittelfinger sagen, aber so heißt er ja nicht. Der hat doch da wieder seine Finger im Spiel, oder? Ja, ja, klar. Ja, also. Ich glaube, das ist ein hehres Ziel, dass er da irgendwann bei Sansa mal die Finger im Spiel hat. Ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass er tot ist, ja, mittlerweile, und Arya sich in sein Gesicht schlupft. Ach so, okay. Oh, das ist eine gute These. Das ist in der Tat. Nachdem sie den Zettel bei ihm gefunden hat, ne? Mutig. Mutige These. Was ist der, liest er denn in der letzten Staffel? Entschuldige, Jasmina? Es ist ja, es ist nur meine Hoffnung. Ich habe das noch, ich kann sein, dass ich das irgendwo auch mal gelesen habe als Theorie, aber fände ich ganz cool, weil er ist auch ein fieser Möb. Auf jeden Fall. Richtig fieser Möb. Aber wo ist der denn jetzt in der letzten Folge aufgetreten? Ich muss für die Zuhörer noch kurz erklären. Ich habe zwar völlig begeistert das alles geguckt, habe aber unheimlich viel verpasst irgendwie, weil Mails und so. Aber ich habe zum Beispiel die Schwangerschaft von Cersei völlig nicht mitgekriegt. Ja, das ist auch, das ist ja auch im Zweifeln. Nee, in der letzten Folge redet ja Sansa mit ihm über Arya und er gibt ihr den Hinweis, ne, dass ihr, wie heißt sie? Jetzt fällt mir der Name nicht, die große blonde Kriegerin. Brienne. Ja, ihren Eid hat, dass sie auf beide Töchter aufpassen soll, ne? Und Sansa dann im Umkehrschluss sie wegschickt, weil Cersei sie doch eingeladen hat, Sansa. Und Sansa traut sich nicht, zu Cersei zu gehen und schickt Brienne als ihr Sprachrohr hin. Mit der Hoffnung, also jetzt vermuten halt alle, dass jetzt Sansa freie Hand hat und mit Arya machen kann, was sie will, ne? Und warum soll Kleinfinger jetzt tot sein? Naja, weil Arya ja schon checkt, dass er seine Finger im Spiel hat. Und deswegen frage ich, was seitdem passiert ist, außer die soll mal weggehen, ob der sonst in der letzten Folge jetzt noch aufgetaucht ist. Ja, der ist doch in der einen Szene zu sehen, wo sie in diesem Zimmer stehen. Ja. Oder ist das die vorletzte Folge gewesen? Nee, es war die letzte. Gestern habe ich das ja quasi erst gesehen. Doch, es war gestern. Ja. Und da sprechen die beide miteinander, also Sansa und er. Ach, und ach so, Brienne wurde jetzt erst weggeschickt. Ja, ja, jetzt gerade erst. Genau. Zita, das meine ich, ihr müsst mir da ein bisschen helfen. Ja, nachdem Sansa mit Kleinfinger gesprochen hat. Ja. Das ist aber eine funky These, Jasmina, die ich liebe. Kleinfinger ist längst tot. Und wie macht Arya das mit den Händen und so? Ja, das weiß man nicht. Schneidet ja immer die Gesichter, werden doch abgeschnitten. Und wie sie dann aber in den Körper kommt, das ist alles Magie. Ach so. Das wird ja nie richtig aufgeklärt, wie es wirklich funktioniert. Ne? Da gibt es ja einige Theorien drüber. Ich meine, mein Gott, da gibt es andere Theorien. Sansa ist doch bei ihr im Zimmer und findet diese Tasche mit den Gesichtern. Genau. Ja. Und sie erwischt sie ja sozusagen dabei, nach dem Motto, ja, hast du gesucht, was du hast du gefunden, was du gesucht hast. Ja. Und dann geht ja dieser Schwesternstreit sozusagen so auf die nächste Ebene. Und insofern ist die These nicht völlig abwegig, dass möglicherweise Arya da irgendwie in Gestalt von dem Kleinfinger irgendwas im Schilde führt, sagen wir mal so. Also es gibt ja Theorien, dass man, das waren ja zwei menschliche Gesichter, die man gesehen hat, dass das Kleinfinger war und noch jemand, aber ich habe da niemanden drin erkannt. Also, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Naja, das eine war Lord Fry, ne? Der ja, genau, doch. Ja, stimmt. Den hat man erkannt, ja. Den anderen, ne? Also. Ich hab keinen erkannt. Ja. Ja. Das gucke ich mir nochmal an. Da gucke ich aber nochmal ganz genau mit der Lupe hin. Ja. Ja. Gut, wir haben, also Winterfell nervt voll gerade, oder? Wie soll das da auch weitergehen? Ja. Gute Frage. Ist halt so ein Nebenkriegsschauplatz im wahrsten Sinne des Wortes gerade, ne? Ja. Wie ist das denn auf der Karte betrachtet? Weil Eastwatch ist ja jetzt eigentlich Mittelpunkt des Ganzen geworden. Also eigentlich noch mehr Richtung Winterfell draußen raus, oder? Ja. Geht noch weiter, ja, genau. Wo die auf der Mauer weiter da sind, sozusagen, ja, genau. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass bei Eastwatch jetzt erstmal die Mauer fällt. Dudüms. Und dann Winterfell Zufluchtsort wird. Ja, wir kommen ja jetzt sozusagen eigentlich an den, zumindest jetzt für die Story, so wie ich das einschätze, an den Punkt, jetzt wird es ja quasi erst richtig interessant. Der Eiskönig hat ja jetzt einen Drachen. Der hat einen Drachen. Eiskönigin und Nachtkönig. Also, und Daenerys ist ja jetzt so nach dem Motto, die sind ja jetzt zusammen, würde ich mal so, dieses zarte Pflänzchen der Romanze, die sich da angedeutet hat seit, weiß ich nicht, drei Folgen oder so. aber schrecklich angedeutet. Oder? Ja, naja, ja, schon. Aber. Das ist so unsexy. Ja, allein, also da muss ich mich jetzt echt mal kurz auskotzen, da in dem Schiff, ja. Ich meine, ist nicht schön, dass sie Händchen halten, so ist alles gut, ne? Aber wie er dann anfing geschwulsten, ja, sie sind jetzt mein, also du bist jetzt mein Danny, erstmal Danny, du ja, bist jetzt meine Königin, ja. Und ich kämpfe jetzt für dich, da dachte ich zwar erst so, ja geil, jetzt gehören sie zusammen, ja. Aber dann diese Szene, so, jetzt ruh dich aus, okay, Augen zu. Das war so blöd gespielt, ja. Da bist du, der Junge ist unterkühlt, was soll da ja funktionieren? Aber, Der ist halt schüchtern, ja. Nein, bleib dieser Szene, okay, ich ruh mich jetzt aus, ich mache einfach die Augen zu. Also das, dieser Akt, das war so total blöd, ja. Und, aha, das hätte man, weißt du, alles ist so gut gemacht und nur das ist so, ja, okay. Weil er überhaupt nicht weiß, wie er aus dieser völlig unsinnigen Situation rauskommen soll, dass sie ihm beim Schlafen zugesehen hat, was echt ein bisschen freaky war. Ja. Und andere Sache, die beiden sind ja jetzt auch wieder verwandt. Sie ist ja nun mal irgendwie seine Tante. Ja. Aber das ist ja bei Targaryens nicht schlimm. Wie ja, bei Lannisters auch nicht. Das ist mir ja völlig neu. Wieso ist aber in der Geschichte der Targaryens ist es ja so, dass sie nur Inzest betrieben haben. Wie, wer, Moment ja. mal, halt, stopp. Wer ist hier wessen Tante? Daenerys ist die Tante vom Jon. Ja. Wie geht das denn? Ihr Bruder, Rhaegar ist der Vater. Rhaegar ist der Vater von Jon. Ja. Das ist nicht der Bruder, den man in der ersten Staffel sieht, sondern den sieht man nie. Also, außer in den Visionen von Bran. Also, genau. Moment mal, jetzt bin ich ja völlig überfordert. Ich denke, er ist also, der Sohn von dem, wie heißt er denn? Von dem Bran. Von dem Stark halt, von dem. Er hat ihn nur aufgenommen. Er ist nämlich der Sohn von seiner Schwester, ne? Ach so. Erinnerst du dich an die eine Szene, wo in der Vision Bran seinen jungen Vater sieht, ja, der dann jemandem fechtet und danach wird ein Kind geboren? Ja. Der Typ, der unten Schwert kämpft mit dem jungen Ned Stark, das ist Rhaegar Targaryen, der hat gekidnappt, wie auch immer, die Schwester von Ned Stark, Lyanna, die damals an Robert Baratheon versprochen war. Und die hat ein Kind geboren, ist bei der Geburt oder kurz nach der Geburt ja gestorben, wie wir gesehen haben. Und sie hat Ned Stark das Kind gegeben und hat gesagt, pass auf ihn auf. Und der nächste Clou, was jetzt noch ein bisschen spektakulärer werden könnte, der ist nicht mal ein Bastard, der Jon Snow, weil das war, was die Freundin von Sam da erzählt hat, aus dem Maesterbuch, letzte Folge, glaube ich, davor, dass der junge Prinz oder so namens Rhaegarius oder so, da war es ein bisschen verändert, der Name, in Dorne von seiner Frau geschieden wurde und dann eine andere geheiratet hat. Zack, Lyanna. Und deswegen, zack, waren die sogar verheiratet und zack, Jon Snow ist sogar ein eheliches Kind. Pam. Ich hab und zack, deswegen hat der Drachen so nett auf Jon reagiert. Ja, okay. In der letzten Folge. Ich, wie soll ich sagen, ich bin... Hab jetzt nochmal so einen richtigen Aha-Effekt gerade, weil das. Ich habe mich immer gefragt, was diese Episode mit diesen Visionen da überhaupt soll. Das habe ich immer nicht so richtig zuordnen können. Und dachte mir so, warum macht er das jetzt? Was hat das damit zu tun? Jetzt wird die Sache natürlich schlüssig sozusagen, ja. Ich. Keine Ahnung, es ist wieder ein Beispiel dafür, wie komplex diese Serie ist. Da passt du quasi einmal nicht richtig auf und schon verstehst du irgendwas nicht richtig, so ungefähr. Sagen aber das habe ich auch viel nachgelesen, bis ich das mal alles gehört habe. Weil ich mich erst ab Staffel 4 eingestiegen bin und es auch alles im Schnelldurchlauf geguckt habe und dachte irgendwann so, wer ist jetzt wer? Ja. Ja, der Rhaegar, der schlimme Finger. Und der war der Sohn vom irren König. Ein irrer König passiert übrigens, wenn man sein gesamtes Haus auf Inzest fußen lässt. Ja. Rhaegar ist der Bruder von Daenerys gewesen, der Älteste, und Vater von Jon Snow, und das heißt, der Jon flirtet gerade mal heftigst mit seiner Tante. Oh, und ich habe schon gedacht, dann wird das ja nix. Obwohl, naja, Inzest ist ja jetzt nicht so... Hallo, das ist Game of Thrones, gerade das wird was. Ich meine, Danny sagt ja auch immer wieder, dass sie ja keine Kinder mehr kriegt. Nicht mehr kann, nicht mehr will. Und nur ihre Drachen, ihre Kinder. Ihre Kinder sind ja ihre Drachen, das stimmt. Das betont sie regelmäßig, das ist richtig, ja. Könnten ja auch so ein Königspaar werden ohne Schnickschnack. Knickknack. Ohne Knickknack. Schnickschnack und Knickknack im Haus. Ja, genau. Aber war die ein bisschen blöde, unsere Freundin Daenerys, dass sie gleich alle drei Drachen mitgenommen hat? Nee, das finde ich jetzt nicht. Also ich fand's auch nicht blöd. Manche dachten so, naja, es glaubt sie das Ganze ja nicht und dann nimmt sie alle drei mit. Aber du weißt ja auch nicht, was der Rabe mitgeteilt hat, ne? Wenn da drauf stand auf dem Zettel, es sind Tausende von Untoten da, ist ja klar, dass man dann alle drei mitnimmt, ne? War ein völlig aufgeregter Baratheon-Bastard, der geschrien hat, ja, wir werden alle sterben. Ja. Und Daenerys sagte, oh, aber nicht mein Schnucki. Ja, eben. Ja, also es wird zumindest nicht drin gestanden haben, wir wissen es ja nicht, aber es wird nicht drin gestanden haben, Houston, wir haben ein Problem, sondern es wird dann schon so nach dem Motto, ey, hier, richtig Action, und es war ja auch so, die waren ja eingekesselt da. Ich habe zufälligerweise heute bei Facebook irgendwie gesehen, wo einige gesagt haben, wie unsinnig sich die da verhalten in der Situation. Yes. Ja, okay, da kann man natürlich immer drüber streiten, ob man da vielleicht... Da kann einiges zu beisteuern. Ja, dann bitte. Ja, also vielleicht erstmal so die Szene, ne, dass sie halt, also das fand ich auch erstmal ein bisschen komisch. Wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, dass sie ja diesen, dass sie halt diese Untoten finden mit einem der White Walker, den ja zerstören. Alle fallen zusammen und einer bleibt übrig, ne? Ich meine, der war kaputt. Ich meine, klar, die sagen ja, dass nur die dann sterben, die er erschaffen hat. Aber dann frage ich mich so, aha, und einer ist durch Zufall mal nicht erschaffen worden von ihm. Aber gut, okay. Ne? Der war einfach so untot. Ja, genau. Und dann fallen sie ja irgendwie auf und dann kommen tausende Untote. Und sie sind dann, der See, der einbricht, rettet sie und sie sind ja auf einer kleinen Insel. Und drumherum sind ja diese tausenden Untoten. Und dazu dann, die stehen ja da, glaube ich, eine ganze Nacht, ne? Das ist ja, da wird ja auch viel drüber die Zeit diskutiert, aber es ist eine ganze Nacht, da ist der See ja eigentlich zugefroren. Und dann kommen ja auch der Night King und die anderen noch dazu, ja? Und da hab ich auch in einem anderen Podcast halt gehört, dass der ja auch alles einfrieren, er kann ja mit der Natur da machen, was er will, ne? Wenn es um Kälte geht, ne? Ja. Und da gibt es eine Theorie, dass er mit Absicht gewartet hat, weil er wusste, die Drachen kommen. Das ist ein bisschen zu weit gegriffen, wenn du mich fragst. Ja, denke ich mich auch. Aber das war so die größte Theorie. Ja. Weil er müsste dann ja auch, wir müssen auch davon ausgehen, dass er sein Heer lenken kann. Und er hätte denen auch einfach sagen können, bleib stehen. Es braucht ja erst den blöden Hund, dass die checken. Alles zugefroren. Ja. Ja, aber das hat mich, also klar, ich bin da voll bei dir, aber ich habe mich dann so gewundert, warum wartet er so lange? Der kann doch alles machen, wenn er sogar einen Drachen abschießen kann. Warum wartet er da? Also, weil das verstehe ich. Weil er halt cool ist und weil er sich in einer überlegenen Situation gesehen hat. Und du weißt ja, wie böse Wichte in Filmen sind, so. Die sind halt so, jetzt bin ich ja sowieso der Sieger und jetzt erzähle ich auch mal erstmal ganz kurz, wie das alles hier laufen wird und naja, so sind halt diese Wichter. Aber wie der den ersten Stein schon wirft, dachte ich so, oh nein, bitte tu's nicht. Ja. Und dann wirft den nächsten und zack, checken diese komischen, gesichtslosen Viecher, dass sie laufen können. Eieiei. Ja, das war, also der Hund, ganz im Ernst, völliger Nonsens, dass der da so unbeherrscht ausrastet. Weil der eigentlich, fand ich, seit dieser Zimmermannsszene, ne, wo seine Zimmermannsfreunde umgebracht wurden, ja wie geläutert war. Ja. Und ganz anders war. Jetzt sogar den Weg zum Herrn des Lichts gefunden hat. Genau wusste, worauf der sich einlässt, wenn der da mit den ganzen Schwachköpfen jenseits der Mauer geht. Nur um dann völlig, wow, jetzt geht's ab, ich nehme hier einen Stein und ich knall dir den Kiefer weg. Ne? Völlig, also das fand ich von der Story her ein bisschen daneben. Das machte für mich keinen Sinn. Wo du gar nicht weißt, wie es dir geht, wenn du da stundenlang in der Kälte stehst und warten musst und denkst, du bist eh gleich tot. Vielleicht drehst du dann einfach durch. Da gab es noch eine Sache, oder? War das nicht der Tod von dem anderen, der den hat ausrasten lassen? Ja, und die haben ihn ja auch verbrannt. Und der Hund hasst Feuer, ne? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Der Hund hasst das Feuer. Da ist wahrscheinlich seine Synapsen sind durchgedreht. Ja, aber jedenfalls, na gut, sie sehen, der See ist halt zugefroren und dann kommen sie alle auf sie zu und das war so schrecklich beklemmend. Und ich dachte so, wie sollen die das denn schaffen? Und du denkst die ganze Zeit so, komm, Drachen, kommt bitte, ja. Und auch Tormund, ne, da denkst du ja, der stirbt. Wie der gepackt worden ist und ich dachte so, jetzt ist vorbei. Und auch wie der Gesichtsausdruck, du wusstest, okay, jetzt stirbt ein netter Charakter, den du irgendwie ins Herz geschlossen hast. Und dass er es noch irgendwie schafft, ja, ich glaube auch durch den Hund, oder? Hm, da hat der Hund sich kurz wieder gefangen. Ja. Ja, kämpfen kann er ja, das muss man ihm ja nur lassen. Ja. Aber jetzt auch nur noch mit der Axt, ne? Das ist auch ein bisschen traurig. Ja. Mit der Axt von dem Zimmermann. Hm. Ja. Genauso finde ich ein bisschen komische Story, dass Jon Snow den Drachen nicht besteigt, also jetzt nicht, das ist jetzt kein Bild gewesen für Daenerys, sondern sich umdreht und losläuft und einfach weiter Zombies tot macht. Total bescheuert. Ja, ja. Das hätte ich lassen sollen, weil das habe ich in der Szene auch gedacht. Danach, das machst du nicht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum er da jetzt. Also er ruft ja auch noch alle so, ja, jetzt sofort weg und so. Und dann dreht er sich um und kämpft so ungefähr. Und ja, wie er dann ins Wasser gezogen wird oder einbricht, ja. Und dann gerade es noch irgendwie schafft und auf einmal dann sein Onkel kommt und ihn rettet. Ja, das ist ja total. Und er dann stirbt, wo ich denke so, es ist ja Tradition bei Game of Thrones, dass so die vorletzte Folge so die dramatischste ist, ne? Wo immer was Schlimmes passiert. Und dann erwartet man eigentlich so irgendwas Spektakuläres. Also jetzt, man erwartet ja irgendwie, dass jemand stirbt, wo man gar nicht möchte, dass er geht. Ja, und zu dem Benjen, Onkel Benjen, habe ich halt null Bezug, so richtig. Du hast zu Benjen null Bezug? Ja, der hat schon ein paar Mal jemand gerettet. Und was heißt ein paar Mal jemanden gerettet? Benjen hat sich erstmal abmurksen lassen von Johnny Boy, damit Johnny Boy überlebt. Das, so fing die ganze Sache mal an. Und dann hat er irgendwie durch Totenzauber, ist er irgendwie lebendig geblieben, was wahrscheinlich auch nicht die coolste Lebensweise der Welt ist. Dann hat er Bran gerettet, weil das nächste dieser Eumelskinder es nicht hingekriegt hat, was Normales im Leben zu machen. Ja. Und hat, nein, aber der liegt jetzt da und sagt, ich bin der dreieckige Drache und ich kann mich nicht bewegen und deswegen, dieses Mädchen hat mich jetzt so lange geschleift durch den Wald, weil das sich so gehört. Ja, danke. Benjen hat sie gerettet. nur um dann so einen Schritt fast zu weit zur Mauer zu kommen und dann sich wieder in Gefahr dadurch zu begeben, weil er jetzt umdrehen muss und wieder zurückgehen muss, damit er nicht doch Leiche wird. Nur um drauf zu warten, dass Jon Snow, der Vollidiot, sagt, ich könnte jetzt einfach mit diesem Drachen davonfliegen, aber ich habe jetzt irgendwie noch ein bisschen Zeit und deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, die nächsten 5 dieser Tausenden von Untoten kaputt zu machen. Nur um es nicht hinzukriegen, nur um damit er wiederum gerettet werden muss und diesmal sogar auf diese fatale Art und Weise. Ich weiß zwar nicht, warum sie nicht beide auf das Pony gestiegen sind, aber nur er und das war's und damit er wirklich das letzte Mal die Kinder seines blöden Bruders retten kann. Also ich, ach, nee, sorry. Benjen, ich bin großer Benjen-Fan und das hat er nicht verdient. Ja, ich finde es halt so, einmal, dass er auf einmal da überall auftaucht, wo die halt gerade Hilfe brauchen. Das ist irgendwie so, es kommt halt so komisch rüber und ich finde halt, wie einfach dieser Anfang, dass Jon nicht auf diesen Drachen steigt, ja, das ist halt total bescheuert. Ab da ging es dann bergab, ja. Bis hin zur Liebesszene. Händchen halten. Das ist immer noch der holde Neffe. Ist er doch nicht so, der Neffe. Ja. Oh Neffe, so wache er auf. Ja, aber sie wissen das doch nicht. Aber wenn wir nochmal zur Schlacht zurückkommen, diese Szene, wie der Drache abgeschossen wird, ist doch der Wahnsinn, oder? Ich habe geweint. Ja, also ich habe bei Menschen geweint. Na und? Nein, hab ich nicht geärgert. Jürgen, wie sehr lag dir der Drache am Herzen? Ja, das war schon eine eine Szene, die einen so ein bisschen mitgenommen hat. Ich habe jetzt nicht geweint, aber es war schon so, dass du denkst, oh nee, das muss doch jetzt nicht sein. Aber andererseits war das natürlich klar, als man dann sah, dass der Typ da, der hat ja so eine wirklich coole Ausstrahlung, dieser Nachtkönig. Das muss man ihm ja lassen. So völlig gelassen da zu diesem Speer geht und den mal eben, weiß ich nicht, so einen Kilometer in die Luft wirft. Ja, da wusste ich dann schon, okay, einen wird's wohl erwischen. Ja, ja, interessant ist ja, dass es ja Viserys ist, so wie ihr Bruder auch hieß, ne? Der sie ja auch verraten hat. Und dieser Drache stirbt dann auch. Boah, krass, also was du alles weißt, ey, meine Güte. Ist ja auch so. Wie heißt denn der dritte Drache? Rhaegar, wie der Vater von Jon. Was? Drogon, wie ihr Mann? Ja. Wie der Vater von Jon, Rhaegar? Ach so, ja, den dritten. Deswegen Namen. Denken alle, dass das ja sein Drache werden wird, dass er irgendwann auch mal auf einen Drachen steigt. Okay. Knick-knack. Ein Mann aus dem Norden auf einem Drachen, das wäre ja ein. Ja. Ja, dieses, wie der in der Mitte dann seines Körpers in Feuer aufgeht, ne, und das Blut so über den ganzen Himmel so spritzt und er abstürzt, das war halt echt so. Also ich finde es halt, das ist ja das, was ja auch bei dieser Serie so enorm, wie soll ich sagen, beeindruckend ist, wie wahnsinnig gut das animiert ist, auch die Drachen, wirklich in den Details, weil die ja auch rangehen an wirklich fast schon die Mimik zeigen. Wahnsinn. Ja. Und auch das, wie sie das gemacht haben, dass er, also meines Erachtens, ist er, der will ja gerade Feuer spucken und dann trifft ihn ja dieser Speer und dadurch hat er dann natürlich dieses Feuer quasi überall und verbrennt mehr oder weniger selber. Und dann das Blut überall, also es ist schon echt beeindruckend gemacht, muss man wirklich sagen. Für eine Serienfolge, muss man ja immer dazu sagen, ja. Die aber Stunde 10 lang war. Und mir haben die das anatomisch aber nie erklärt, wie das funktioniert mit den Drachen, ne? Das ist doch auch völlig egal. Der kann das halt. Das ist halt ein Drache. Es ist halt ein Drache. Warum das Einhorn ein Horn hat, wird auch nirgendwo erklärt. eine Last. Wir werden aber nicht. Lassen wir es dabei. Sonst kommen wir nachher noch zum Weihnachtsmann oder zum Osterhasen oder so. Ja, genau. Ich muss sagen, die Drachen, ja, sind cool. Dennis sagte zu Recht, schrieb es, glaube ich weiß es gar nicht. Es war jetzt auch an der Zeit, dass man Drache dran glauben muss. Boah. Weil sie... Das hat er gesagt. Ja, Alter. Eiskalter Typ. Weil sonst es einfach unglaubwürdig geworden wäre. Und hätte Daenerys so einen Stich und Schlagbarkeit irgendwie gegeben. Da musste jetzt was passieren, damit man sieht, die ist verwundbar. Damit die nicht einfach überall aufkreuzt, als platt macht und wieder nach Hause geht. Und ich glaube, dass das jetzt sogar eigentlich viel mehr der Dreh war, zu zeigen, wie sehr der Nachtkönig der Königin überlegen ist, die da versucht hat, mit ihrem Zahnstocher nach ihm zu schmeißen, nach dem Drachen, während der Nachtkönig dahin geht und sagt, hier, ich mach den nicht nur kalt, vielmehr werde ich den sogar noch zum, was ist das dann, weißer Drache? Ja, und das ist, also ich glaube, dass das sogar noch eher die überliegende Parabel war, die da erzählt wurde. Ja. Ja, ich fand auch, dass man durch diese Szene einfach gemerkt hat, was für eine Macht der Typ hat, ne? Ja, ja. Der so locker fluckig aus, ja. Und ich so, was kann der noch? Ja, es ist ja der Wahnsinn. Und wie kannst du den aufhalten? Ja. Mhm. Ja. Die These, dass der auf die Drachen gewartet hat, wird immer plausibler für mich, je länger ich drüber nachdenke. Jetzt, dieser Eisdrache, was spuckt er? Ja, das wird jetzt spannend sein in der nächsten oder in den nächsten Folgen. Keine Ahnung, schickt er die einfach mal über die Mauer und demonstriert mal kurz, was jetzt sozusagen Sache ist. So nach dem Motto, ach übrigens, ich wollte euch nur sagen, ich habe jetzt einen Drachen. Könnte das A Song of Ice and Fire werden? Da kommen wir wieder der Sache natürlich sehr nah, ja. Obwohl ich ja vermute, dass jetzt in der nächsten, die nächste Folge ist ja die letzte Folge dieser Staffel, ne? Und, oh mein Gott, ja. Und da glaube ich, dass in der Folge es mehr so geht, was für Allianzen noch so gegründet werden und das mit Cersei, ob man die ihn überzeugen kann, ne? Und ich glaube dann, dass die letzte Staffel wirklich dann richtig losgeht mit dem Krieg, auf den wir alle warten. Ja, das vermute ich auch. Also das mit dem Drachen werden wir wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge sehen, glaube ich. Die wissen das ja alle auch noch nicht, dass der umgewandelt ist. Ne? Nee, genau. Der wird, ich vermute, es wird irgend so einen Angriff geben, vielleicht auf die Mauer oder auf irgendeinen Ort im Norden, vielleicht auf Winterfell sogar, man weiß es nicht. Und nach dem Motto so, ach übrigens, wir sind da. Ja, ich glaube, erstmal die Mauer, weil da ist ja auch ein gewisser Zauber, dass sie nicht durch konnten. Ja. Und dass so Sachen halt durchbrochen werden kann. Drüber fliegt, fertig. Ja, der kann ja einfach, Daenerys ist ja auch einfach drüber geflogen, sozusagen. Ja. Da müssen die auch komisch geguckt haben auf der Mauer, oder? What? Aber die wussten, dass sie gerufen wurde. Die haben noch den. Die haben ja den Rahmen geschickt. Ja, gut, aber das, sie wissen ja nicht, was das bedeutet. Also am Osttor haben die das gemacht. Ja. Ja. Die anderen wussten gar nichts von und haben gesagt: Was los? anderes Thema. Meine Vermutung lautet, dass wir nicht zu Unrecht jetzt allein durch Brienne von Tarth Richtung Königsmund gestupst werden. Und ich glaube, dass die es sogar hinkriegen könnten, jetzt innerhalb dieses Moments, der jetzt kommt, im Finale dieser ersten Hälfte irgendwie, tatsächlich Cersei um die Ecke zu bringen. Oder obwohl ja die Prophezeiung ist, dass sie durch einen ihrer Brüder umgebracht wird, ne? Durch ihren kleinen Bruder, und da weiß man nicht. Durch das Baby in ihrem Bauch, das ist auch ihr Bruder irgendwie oder so. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ihr eigener Neffe. Ja. Okay, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Das passiert, wenn man mit dem Zwillingsbruder Dinge macht, die man nicht tun sollte. Das ist wohl wahr, ja. Ne, das ist ja eine Frage. Tyrion ist ja körperlich auch kleiner, ne? Aber Jaime ist ja auch jünger wie sie, ne? Wer bringt sie um? Also, woher hast du denn das mit der Prophezeiung, wenn ich mal fragen darf? Das kommt in Staffel 3, 4 vor. Und da wird halt, als Kind hat sie eine Prophezeiung gekriegt von irgendeiner Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich erinnere mich. Die hat gesagt, dass sie drei Kinder gebären wird und diese sterben werden. Und dass sie halt durch die Hände ihres jüngeren oder kleinen Bruders stirbt. Das ist doch die Szene, wo sie mit dieser Freundin da unterwegs ist bei dieser Hexe, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ich erinnere mich, ja. Und jetzt sagen ja alle, wie kann sie denn jetzt schwanger sein, wenn die Prophezeiung sagt, sie kriegt nur drei Kinder. Aber wenn sie, erstens kann es sein, dass sie gelogen hat, sie ist gar nicht schwanger, um Jaime an sich zu binden. Oder das Kind kommt halt nie zur Welt, ne? Aber jetzt mal unter uns, wo soll Jaime denn hin? Was soll der denn sagen? Also, wo soll Jaime denn hin? Ja, wo soll der denn hin? Was soll der denn machen jetzt? Der läuft da rum, ist irgendwie einhändiger Chef der Nicht-Königsgarde, das nicht mehr, sondern ist jetzt ein Heeresführer da, von einem Nicht-Existenten her, weil das gerade von Drachen verbrannt wurde. Der hat keine Aufgabe, keine Mittel, kein gar nichts, außer seiner goldenen Rüstung, die er noch versetzen könnte. Hat keine Kinder mehr, hat gar nichts mehr. Wo soll der denn hin? Naja, was ich mich jetzt gerade frage, weil ich das nicht so richtig mitbekommen habe, wann hat sie ihm denn gesagt, dass sie schwanger ist? Nachdem die Drachen seine Armee vernichtet haben? Nein, nachdem er mein Namensgedächtnis, als er die Oma umgebracht hat mit dem Gift in Stiaga. Ja, genau. Okay. Oder warte mal. Da war er doch zurück und dann hat er das. Wie war das denn? Ach Gott. Da haben die sich gefetzt. Genau, also. Oder war das der nackte Popo-Moment? Weil das, muss ich sagen, ist auch ganz oben auf der Liste der besten Folgen, die diese Serie je gemacht hat. Apropos. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Kriege ich nicht zusammen. Mir ist diese Szene bewusst nicht aufgefallen beim Gucken. Ja, jetzt überlege ich gerade. Also das Problem ist ja, ich traue ihr ja nicht von 12 bis Mittag, ne? Also diese Frau ist wirklich nicht vertrauenswürdig, sage ich jetzt mal so. Und deswegen konnte ich... ich wollte zuerst sagen, nicht berechenbar. Berechenbar ist sie schon, sozusagen, finde ich. Aber in ihrer Unberechenbarkeit, wenn man so will. Aber ich wollte an das anknüpfen, was Jasmina gerade gesagt hat. Nämlich, vielleicht ist es so, dass sie ihn an sich binden wollte, weil er ja in so einem, ja, wir geben halt besser auf Modus ist, nach dem Motto, ja, die hat genau. Ja, unser, so. Ja, war doch ein Sachenangriff. Genau, und deswegen überlege ich gerade, ob das jetzt wirklich von chronologisch gesehen danach war. Aber das weiß ich jetzt leider gerade auch nicht. Sie gibt ihm also wieder einen Grund zu kämpfen. Genau, so, und dass sie ihn eben, wie soll ich sagen, an sich binden möchte, sozusagen, durch diese Information, dass sie schwanger ist. Das könnte ich mir halt durchaus vorstellen bei ihr. Ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Trotzdem glaube ich, wenn die jetzt ankommen und den Untoten ihr vor die Füße werfen, weil darauf läuft es ja hinaus, dass die jetzt mit dem Untoten zu Cersei laufen, der wird die einen Schluck von ihrem Wein nippen und sagen, na und? Ja, eben. Ich habe mir auch gedacht, das ist so bescheuert, diese eine Untote, als ob das die interessiert. Die hat ja eher im Kopf, geil, die kommen und ich springe sie alle um, ja? Ja, und dann kommt Kriege schmieden. Der Berg wird den völlig zermalmen, den kleinen Untoten. Dann wird sie sagen, ja, dann sollen die doch kommen. Ich habe hier einen Berg. Ja. Ja, ich sag und das, ja, also wie heißt das? Grüne Feuer hat sie ja auch noch. Wie heißt das? Das Grüne Feuer. Wo sie auch die Septa und so umgebracht hat. Ja, das heißt einfach grünes Feuer. Ich dachte, das hat nur einen speziellen Namen. Grün... gelbes Feuer. Ja. Ich weiß es nicht. Nee, aber grünes Feuer oder so oder grüne Hölle oder keine Ahnung, weiß ich nicht, was. Oh, Jung hat dich gemacht. Ja, ich sehe das gerade. Ich denke, was ist denn das für ein schwarzes Fenster, denke ich mir hier gerade hier unten. Ja, also ich glaube, dass das ein Drache speit blaues Feuer. Ja, ich glaube, das ist bestimmt so eine Art Eisfeuer oder so. Also es ist schon Feuer, aber es ist eben nicht heiß, sondern kalt oder so. Ja, der Eis verbrennt auch. Ja, genau, so. Und irgendwie sowas wird das wahrscheinlich sein. Das wird super geil. Und ich habe jedenfalls die Vermutung, jetzt nur mal so, ne, ins Blaue gesprochen. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Brienne da auftaucht und erstmal sagt, Grüße von der holden Lady von Winterfell, Sansa Stark. Da bepinkelt sich Cersei schon das erste Mal vor Lachen und sagt, wer bist du und was soll das hier eigentlich? Und dann sagt sie, schaff diese große Frau, die sehr gut zu meinem Berg passen würde, aber ich habe keine Zeit dafür, schaff die mal runter zu den Dornefrauen in den Kerker. Ich habe, was macht diese hier? So, dann kommt Jamie und sagt, nein, das ist Brienne und ich mag die voll. Und dann sagt Cersei, Prioritäten, Jamie. Mach mal ein paar Prioritäten in deinem Leben. So, damit wird diese ganze Geschichte schon völlig weg sein. Brienne von Tarth wird da überhaupt nicht ankommen am Hof. Die wird innerhalb von 2 Sekunden aus der Serie entfernt sein. Und dann kommt der nächste coole Trupp. Jon Snow und Dany werden da reinhüpfen, Händchen haltend, und werden sagen, oh Cersei, schau einmal, mein Tantchen und ich haben einen Untoten gefunden. Meinst du die beiden direkt zu ihr? Meinst du die beiden? Okay. Ja, davon gehe ich aus, weil das jetzt langsam auch wichtig genug ist. Ich meine, diese ganze Staffel zeichnet sich dadurch aus, dass wir sagen als Zuschauer, die werden doch jetzt nicht. Und zack, die neue Folge fängt an und sie machen genau das. Und deswegen glaube ich, dass die tatsächlich nach Königsmund gehen und Cersei das nächste Mal am Boden liegt vor Lachen und sagen, ihr schafft mir ein paar Gerippe hin. Guckt euch mal den Berg an, das ist meine Kampfkraft. Und am Ende wird sowas passieren, wie der blaue Drache steigt über Königsmund und fängt an, das irgendwie zuzueisen oder so. Das könnte so ein knaller letztes Bild sein. Das ist der Cliffhanger. Ja, so, fertig. Laura hat gerade die 8. Staffel abgedreht, sozusagen. Wie die letzte Folge der 7. Staffel. Was sind denn eure heißen Theorien oder kalten Theorien? Ich finde das schon sehr nachvollziehbar, ja, würde ich auch so sehen. Das könnte ich mir vorstellen. Also das mit diesem Drachen und dass er irgend so ein Eisfeuer oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ihn einmal so rüberschickt und sagt, ich zeig mal den Leuten, die ja überhaupt nicht damit rechnen, weil ja keiner weiß, dass es das Ding gibt. So nach dem Motto, ich zeig euch mal kurz meine Macht so in etwa. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und dass alle dann sagen, oh, die haben jetzt so einen Drachen, der, dann schicken die einen Rahmen darunter und jetzt haben die einen Drachen, der spuckt Eisfeuer und wir sind alle eingefroren hier oben oder irgendwie sowas. Wieder so ein Turbo-Drachen. So, genau. So, und das andere sehe ich eigentlich auch genauso. Also ich glaube, Jon Snow würde sie nicht alleine dahin gehen lassen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die so wirklich so, ich sag mal, so naiv sind und wirklich nach Königsmund gehen. Ich würde mich ja niemals mit der Trulla in ihrem Königspalast da treffen. Niemals. Ich habe meine Vermutung, dass Tyrion hin muss. Ach so, du meinst, sie schicken ihn. Ja, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Und dass er Jamie abklären muss und so langsam so die. Ich meine, zwischen Danny und ihm gab es ja auch öfters mal Probleme jetzt mit der Zeit, dass sie ihm nicht vertraut und sagt, so jetzt beweis mal, was du für mich regeln kannst. Ja, wäre auch möglich. Mit dem Hund und dem Zombie und allen möglichen erstmal vorfühlen. Nee. Der Hund ist doch der Bruder vom Berg. Ach ja, so. Stimmt, ja. Die Frau ist gut. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Ne? Wir haben die Möglichkeit, bloße Möglichkeit, dass also Unterhändler mit dem kleinen Untoten Knilch nach Königsmund gehen. Dann hast du Aufeinandertreffen. Hund und Berg, was übrigens die Eltern müssen echt nochmal nachdenken irgendwie, aber das ist eine andere Geschichte. Hund und Berg können sich treffen. Sie bringen also quasi den Hund zum Berg, weil der Berg nicht zum Hund kommt. Punkt 2. Wer kommt mit, weil er jetzt der neue beste Buddy ist? Tormund. Tormund und Brienne. Hallo. Hallo. Man könnte ein schönes Rendezvous in Königsmund halten. Hättet sie, bevor beide sterben. Ja. Das passiert. Wir haben den kleinen untoten Knilch darum klappern, der sagt, was passiert hier? Der vielleicht auch irgendein Sender ist, weil wir haben ja gesehen, dass die irgendwas aussenden. Ne? Kann also sein, dass die dadurch sowieso ihre Location, wo auch immer sie sind, verraten. Und dann hast du noch Jamie und Brienne, die sich wieder treffen. Und dann könnte das so neue Septe werden, dass da irgendwie so 5 Hauptdarsteller drin sitzen irgendwie oder Nebendarsteller wichtige. Und dann kommt der Eisdrache und macht die alle platt. Und dann gibt es keinen Königsmund mehr. Dann gibt es gar nichts mehr. Und die müssen dann unter der Führung von Daenerys und Jon Schnee müssen die jetzt gucken, dass die irgendwie in der nächsten Staffel den Eiskönig platzen. Oh je. Ja. Das wird sehr kompliziert. Aber ich kann mir eher noch vorstellen, dass sie irgendwie versuchen, sogar Cersei irgendwie zu kaschen und eher sie zu denen zu bringen. Das ist ganz absurd. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Daenerys und Jon dorthin gehen, weil Königsmund ist groß und da können sie sich ja nicht richtig schützen. Die sind so klein. Die hat 2 Drachen dabei, die Frau. Die kann überall hingehen. Ja, ja, klar. Aber es ist halt die Frage, ob es so sinnvoll ist, gleich mit den Drachen da auch zu fahren und sich, also da fühlt man sich ja gleich noch mehr bedroht. Ne? In die Höhle, Achtung, des Löwen sollte man nicht gehen. Aha. Ja. Aha. Hallo, hallo. In die Höhle des Löwen sollte man nur als Löwe gehen. Da sind wir also ganz klar bei Jasmina, dass der Tyrion dahin geschickt wird. Das könnte tatsächlich vielleicht das Naheliegendste sein. Mit Ser Davos. Der arme Kerl muss ja immer überall hin. Schleuse. Lassen wir uns überraschen. Das wird ja wahrscheinlich dann jetzt in der nächsten Folge passieren. Also sprich, das sehen wir ja dann nächste Woche noch. Ja. Und das ist dann, das ist ja erst Episode 7. Die Staffel 6, Staffel 7 hat nur 7 Episoden. Ist das? Ja, 8. Ah, okay. Letzte Folge nächste Woche. Ja, da seid ihr jetzt dann, weil, also das jetzt, also vorgestern war Episode 6. Ich dachte, das ist Nummer 8 pro Staffel. Guck doch nochmal nach. Sind ich, kann, immer. Ich bin 10. im Hotel, ich kann nicht googeln. Alles Internet 10. wird verbraucht wegen des Streams. 10 Folgen pro Staffel. Was sagst du? 10 Folgen pro Staffel. Also war es bisher immer. Ha! Aber es war bis dahin finanziert und jetzt mussten neue Verträge ausgehandelt werden für diese Staffel und die waren also teuer, dass sie nur so wenige machen konnten. Ach so, okay. Ja, da spricht der Nerd. War das deswegen? Und weil die Geschichte halt, sie wollten es halt auch aufteilen, das kommt auch noch hinzu. Also sie sind ja jetzt über die Bücher hinaus, ne? Also seit... Ja, genau. Jetzt mit der 7. Staffel sind sie drüber hinaus, oder? Ja. Ja. Okay, also dann kommt jetzt noch eine Folge, dann sind es quasi 7 Folgen in Staffel 7 und wahrscheinlich dann nochmal 7 in Staffel 8, oder wie ist das? Das weiß man, glaube ich, noch nicht so. Und die wissen auch noch nicht mal, wann sie es drehen können, weil nämlich es könnte sein, dass die erst 19 erst rauskommt. Ach so, oh Gott, oh Gott. Da wäre ich, also hier steht 7 ich dagegen. Folgen. Okay. 7 bei Serienjunkies. Serienjunkies? Na gut, die wissen das wahrscheinlich im Zweifelsfall. Aber sie, also wenn da jetzt wirklich nur noch diese eine Folge kommt, dann will ich nicht wissen, was die da jetzt reinpacken, wenn wir drüber nachdenken, was da jetzt gerade eben in der Staffel, in der Folge so alles war. Deswegen vermute ich ja eigentlich, dass jetzt so diese Allianzen irgendwie, man schaut, wie wir das, ich denke, das mit Sansa und Arya wird noch so ein bisschen, diese, und Kleinfinger, was der da noch alles so vorhat, wird gezeigt. Und wie sie halt versuchen, Cersei zu überzeugen. Und dann wird es einen großen Cliffhanger geben. Ja. Die nächste Staffel ist dann Eis und Feuer. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was das dann bringt. Hoffentlich nicht erst 2019. Sehr schlimm. Ich hab einen ganz großen Wunsch für nicht nur die nächste Folge, sondern auch den Rest der Serie. Können die aus Bran noch irgendwas machen? Ja, da warte ich ja drauf. Ich meine, der sieht doch alles. Ich meine, das war am Anfang ein bisschen überfordert, ist mit den ganzen Informationen, aber der muss doch irgendwas Wichtiges endlich mitteilen. Mann, sag doch endlich, wer John wirklich ist, ja? Ja, also das ist ja das, was ich auch heute als Kritik gesehen habe, nach dem Motto, wenn der das alles sehen kann, warum sieht er denn nicht, dass John, dass sein Bruder da in so einer Gefahr ist und tut irgendwas dagegen und warnt die irgendwie nach dem Motto, hey, da ist diese Armee, ihr müsst da schnell weg oder irgendwie sowas, weißt du? Weil alles seinen Sinn hat. Ja, so, genau. Also ich gehe davon aus, da kommt noch irgendwas im Zusammenhang mit diesem Krieg gegen diesen Eiskönig, da wird er noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Irgendwie. Und der Sam? Der spielt ja eigentlich auch noch eine wichtige Rolle. Ja, der hat ja einige Papierrollen mitgenommen, hat schon mal, seine Freundin hat ja schon was gelesen, aber sie konnte es noch nicht deuten. Der muss ja dann auch irgendwas Wichtiges rausfinden. Der ist doch jetzt auf dem Weg Richtung Winterfell wieder, oder? Das war doch die eine... Zur Mauer. Zur Mauer, okay, genau. Der geht zur Mauer. Genau. Ja, und damit vielleicht, den habe ich ja ganz vergessen, vielleicht kommt er an der Mauer an und hat bis dahin hat seine Freundin durch Zufall was entdeckt. Ja, der hat doch die Bücher geklaut da sozusagen, ne? Ja. Ja, genau. Ja, also da wird der wird wahrscheinlich noch irgendwas rausfinden, wie man diesen Eiskönig, das steht irgendwo ja drin, sagt er. Ja. In einem der Bücher steht da drin, dass man die irgendwie bekämpfen kann halt. Und was ist denn eigentlich aus dieser Obsidian-Drachen, wie nennen die das? Drachen? Glas. Drachenglas, genau. Das wollten die doch abbauen, das haben sie ja irgendwie auch nicht gemacht, oder? Oder doch, klar. Sind die noch dabei? Doch, haben sie. Sind die noch dabei? Und bevor sie es abgebaut haben, hat er doch John, der Danny, die Höhlenmalerei da gezeigt. Ja, hat gute Historie mit Frauen in Höhlen. Also nicht viel, aber sehr gute auf jeden Fall, das stimmt. Einschneidende Erlebnisse. Ja, definitiv, ja. Okay. Ja, gucken wir mal, was sie uns da zaubern. In der nächsten Staffel in erster Linie. Und jetzt, ich bin ja jetzt fast ein bisschen enttäuscht, dass es nur noch eine Folge geben wird. Ich hatte mich jetzt noch auf vier noch gefreut. Aber das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Okay, schade. Ich kann es aber ehrlich gesagt kaum erwarten, mit diesem Finale einfach nochmal alles an einem Stück zu gucken, gerade weil es nur in Anführungszeichen 7 Folgen sind. Ja. Dass man diese ganze Spannung, die da jetzt war, das Ganze nochmal genießen kann, was das für eine herrliche Serie auch ist. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Also, wir müssten eigentlich mal so eine Game of Thrones Woche machen und zwar einfach wirklich alle nehmen Urlaub und wir gucken einfach alle Folgen hintereinander weg. Jeden Tag eine Staffel und danach reden wir. Genau. Montags um 3 ist bei mir die Putzdamen durch. ab dann ist alles gut. Ja, okay. Das wäre doch mal eine Idee. Großes Vorhaben. Ich würde mich auch freuen, wenn die Zuhörer uns kritisieren und korrigieren. Ja. Wir geben uns jegliche Mühe, dass diese Folge früh genug online ist, damit sie vorm Finale hörbar ist. Ansonsten habt ihr noch ein paar letzte Worte bevor das Finale passiert? Nee, ich bin gespannt und warte es jetzt ab, sozusagen. Ja. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, das macht wieder Spaß, mal wieder eine Serie zu haben, wo man Woche für Woche auf Folge warten muss, ne? Man ist ja so von Netflix und so weiter so, okay, ich schaue jetzt alle 10 Folgen hintereinander und ja, dann ja. Irgendwie schön, so ein bisschen. Ich mache das mit Game of Thrones seit Jahren so. Ja. Die Anfänger. Gut, ich wünsch euch ganz, ganz viel Spaß beim Finale. Menschen, die Akutes miterleben wollen, werden das sicherlich über gewohnte Twitter-Kanäle mitbekommen. Und ansonsten freue ich mich ebenfalls darauf, wenn wir nochmal eine völlig hysterische Folge machen können, nach dem Finale, als ja. kleinen ja. Follow-up und sagen können, krass, hat der da einfach Königsmund platt gemacht oder so irgendwas. Ja. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jasmina, dass du als immer wieder gern gesehener Gast heute mal wieder mit dabei warst. Und wir freuen uns auf weitere Game of Thrones Updates von dir. Jürgen, alles Gute und eine gute Nacht. Und ich verabschiede mich jetzt auch. In diesem Sinne, schöne Nacht. Bis demnächst mal zur Aufarbeitung des Finales sozusagen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.